Alles, was Sie hier sehen, wurde entweder heimgesucht, verflucht oder bei einer besonderen rituellen Handlung verwendet. Nichts davon ist ein Spielzeug. Es ist sicherer, wenn diese Dinge hier bei uns sind, als irgendwo da Manchmal ist es besser, wenn der Geist in der Flasche bleibt. Thank you.